die Glaubwürdigkeit ihrer Läufe und der Zeit angebaut und mit den Fakten Tag für Tag gestärkt. Hier denn die Politik der Wahrheit, Freiheit, Demokratie und Respekt. Wir bahnen von unten nach oben, aber oft ist es umgekehrt. Von der Unerschnott, von der Krankheit, von der Inneren, die nicht von der schlechten Erziehung, von der schlechten Einigung, von der schlechten Debatte, der Gesundheit korrodiert. Der offene Markt, die Fighting Bad Wars, die Globalisierung, das Internet, das Online-Beisen, das Normal-Beisen, der Kommunikationsverfahren. Die Vergangenheit sehen, die Zukunft sehen, die Gegenwart sehen, das große Budget, das durchschnittliche Budget, das es nie Almosen ist. Aus Willen zu fordern, der Fußritt zu fordern, ohne Leonin zu sein, die teuren Tenden und Leonin zu vergessen und die Korruption zu unterwerfen, dass der bewaffnete Arm mit einem Schnittschlag vorher sollte, um Gemeinschaften zu modernisieren, den Inhalt sorgfältig zu scannen, Gesellschaften in jeder Hinsicht auszugleichen. Die Politik der Wahrheit zwei, vor deren eine gesunde und sichere Umwelt für Kinder durch Stärkung ihres Selbstvertrauen und ihre physischen und emotionalen Gleichgewicht, Stärkung der Menschenrechte ohne jegliche Beeinträchtigung, zwischen ihnen und zwischen diesen. Sorgen Sie für eine gute Erziehung, die nicht die Missanlage von Kleinkindern. Sie sollen spielen, sie sollen lernen und ihn auf der Straße arbeiten oder beten. Finden Sie Mechanismen und die genügend Studierenden ein ausreichendes Einkommen zuzuteilen, die durchschnittlich Ochsen bis 100 auf der monatlichen Notenskala reichen und gleichzeitig nie versagt haben. Die Qualifikation muss ihre Mühe ehren und sie müssen nie die Extreme reichen, ihre Ausgabe in den Klassenraum erfüllen und ihre Nachmittag- oder Abendmittag-Rezessionen werden sicherlich mehr als genug sein. Verdienen Sie die Überarbeitung des Inhalts in jedem Medium durchlauf Verschläge, die sich negativ auf Kulturen wirken können, besonders bei Minderjährigen. Verdienen die Jägerzeitgebung von todkranken oder sehr alten Menschen, die auch heimbar krank sind oder eine alte Demenz haben, die das Schlimmste haben, was sie ihnen nicht sagen können. Mit großer Sorgfalt bei der Sterbehilfe, Förderung und Unterstützung mit einem Budget millionischen Projekten und halten sie zu meinen Freunden in jedem Alter, in denen sie Produkte sein können.